Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Am Mikrofon in Weimar bei Radio Lotte begrüßt euch Lukas Hohlfeld zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich heute mit dem französischen Dichter Comte de Lautréamont auseinandersetzen wird. Anlass zu diesem Thema ist eine Veranstaltung, die am 12. Juli in der ACC-Galerie Weimar stattfinden wird und in der Stefan Hackländer über jenen Lautréamont referieren wird. Im Hintergrund hört ihr bereits ein Stück der Jazzband Leosia mit dem Titel Die Weisheit des Lecomte Lautréamont. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer dunklen Stunde. Thank you. Am 12. Juli referiert Stefan Hackländer in der ACC-Galerie Weimar über den französischen Dichter Comte de Lautréamont. Im Ankündigungstext der ACC-Galerie ist Folgendes zu lesen. Über den geheimnisvollen Dichter Comte de Lautréamont, 1846 bis 1870, bürgerlich Isidore Ducas, sind nur wenige biografische Details bekannt. Er hinterließ zwei Werke, die Gesänge des Maldoror, einer der gewalttätigsten und dunkelsten Romane des 19. Jahrhunderts, und die Poesies, ein prosaischer Lobgesang auf das Gute und die Menschheit, für den Lautréamont sich diebisch bei anderen Werken bedient und damit das Plagiat zum Programm erhebt. Jeder soll künftig ein Dichter sein können. Es begegnen sich Nähmaschine und Regenschirm auf dem Seziertisch, ein Zufall, der in der Kunstgeschichte eine wichtige Bedeutung erlangt hat. Lautréamont befördert Unbewusstes zutage und weist als Sprengmeister der Literaturgeschichte einen Weg zur Aufhebung der Kunst. Die Dialektik Lautréamonts, von Gut und Böse sowie von Gewalt und Aneignung, wiederholt sich wenig später in der wirklichen Geschichte in umgekehrter Reihenfolge. Als Aneignungsbewegung der Pariser Kommune und deren blutiger Niederschlagung im Jahr 1871. Stefan Hackländer stellt im Vortrag einige Aspekte des Vermächtnisses dieses Dichters vor, der zutiefst mit der Geschichte der Moderne verbunden ist. Hackländer studiert Germanistik und Philosophie und ist Gitarrist in einer Black-Metal-Band. In der kommenden Dreiviertelstunde greifen wir das Thema dieser Veranstaltung auf und ihr erhaltet einige fragmentarische Schlaglichter auf das Werk Lautréamonts. Neben Auszügen aus den Gesängen des Maldoror hört ihr einige Ausschnitte aus einem Vortrag von Christopher Zwie, den dieser über Lautréamont gehalten hat. Thank you. Es ist Mitternacht. Von der Bastille bis zur Madeleine ist kein einziger Omnibus mehr zu sehen. Ich irre mich. Einer ist da, der plötzlich auftaucht, als stiege er aus den Tiefen der Erde. Die wenigen verspäteten Fußgänger mustern ihn aufmerksam, denn er scheint keinem anderen zu gleichen. Auf der Imperial sitzen Menschen mit unbeweglichen Augen wie die eines toten Fisches. Sie sind dicht aneinander gedrängt und scheinen das Leben verloren zu haben. Übrigens ist die zulässige Zahl nicht überschritten. Wenn der Kutscher seinen Pferden einen Peitschenhieb versetzt, scheint es, als bewege die Peitsche seinen Arm und nicht sein Arm die Peitsche. Was mag das wohl sein, diese Versammlung bizarrer, stummer Wesen? Sind es Mondbewohner? Momentweise könnte man versucht sein, es zu glauben, jedoch sehen sie eher wie Leichen aus. Der Omnibus, der es eilig hat, die Endstation zu erreichen, verschlingt den Raum, dass das Pflaster nur so kracht. Er flüchtet. Aber eine unförmige Masse folgt erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Haltet, ich flehe euch an, haltet! Meine Beine sind geschwollen, weil ich den ganzen Tag gelaufen bin. Ich habe seit gestern nichts gegessen, meine Eltern haben mich verlassen. Ich weiß nicht mehr, was tun. Ich möchte nach Hause zurück und wäre dort schnell angelangt, wenn ihr mir einen Platz gäbet. Ich bin ein kleines Kind, 8 Jahre alt und vertraue euch. Er flüchtet. Er flüchtet. Aber eine unförmige Masse folgt erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Einer dieser kaltäugigen Menschen gibt seinem Nachbarn einen Stoß mit dem Ellenbogen und scheint ihm seine Unzufriedenheit über diese silberhell klingenden Klagen auszudrücken, die an sein Ohr dringen. Der andere senkt unmerklich bejahend das Haupt und schlüpft von neuem in die Unbeweglichkeit seines Egoismus wie eine Schildkröte in ihren Panzer. Die Züge der übrigen Fahrgäste drücken die gleichen Gefühle aus wie die dieser beiden. Die Schreie, die von Sekunde zu Sekunde durchdringender werden, sind noch 2 bis 3 Minuten lang zu hören. Man sieht Fenster sich auf den Boulevard öffnen und ein erschrockenes Gesicht, ein Licht in der Hand, schließt nach einem Blick auf den Fahrdamm ungestüm den Fensterladen und zeigt sich nicht wieder. Er flüchtet. Er flüchtet, aber eine unförmige Masse folgt erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Allein ein Jüngling, in Träumen versunken, scheint inmitten dieser Personen aus Stein Mitleid für das Unglück zu empfinden. Er wagt nicht, die Stimme zugunsten des Kindes zu erheben, das ihn mit seinem schmerzenden Beinchen erreichen zu können glaubt, denn die anderen Menschen werfen ihm verächtliche und gebieterische Blicke zu, und er weiß, dass er gegen alle nichts tun kann. Den Ellenbogen auf die Knie gestützt, den Kopf in die Hände gelegt, fragt er sich bestürzt, ob dieses wirklich das ist, was man menschliche Barmherzigkeit nennt. Dann sieht er ein, dass es nichts als ein leeres Wort ist, das man nicht einmal mehr im Wörterbuch der Dichtkunst findet, und gibt offen seinen Irrtum zu. Er sagt sich, in der Tat, warum sich für ein kleines Kind interessieren? Lassen wir das. Indessen rinnt eine brennende Träne über die Wange des Jünglings, der soeben gelästert hat. Schmerzlich streicht er mit der Hand über die Stirn, als wolle er eine Wolke zerstreuen, deren Undurchsichtigkeit seine Intelligenz verdunkelt. Er gibt sich große Mühe, mit dem Jahrhundert fertig zu werden, in das er geworfen worden ist, aber vergeblich. Er fühlt, dass er darin nicht an seinem Platz ist. Und doch kann er es nicht verlassen. Furchtbares Gefängnis, grausige Fatalität. Lombano, seit diesem Tag bin ich mit dir zufrieden. Ich beobachte dich unausgesetzt, während mein Antlitz dieselbe Gleichgültigkeit atmete wie das der anderen Fahrgäste. Mit einer Gebärde der Empörung erhebt sich der Jüngling und will sich zurückziehen, um nicht einmal unfreiwillig an einer schlechten Tat beteiligt zu sein. Ich mache ihm ein Zeichen und er setzt sich wieder an meiner Seite nieder. Er flüchtet. Er flüchtet. Aber eine unförmige Masse folgt erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Plötzlich hören die Schreie auf, denn das Kind ist über einen spitzen Pflasterstein gestolpert und hat sich beim Fallen den Kopf verletzt. Der Omnibus ist am Horizont verschwunden und es ist nur noch die schweigende Straße zu sehen. Er flüchtet. erflüchtet. Aber keine unförmige Masse folgt mehr erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Seht den Lumpensammler, der dort vorübergeht, über das fahle Licht seiner Laterne gebeugt. Er hat mehr Herz als alle seinesgleichen im Omnibus. Soeben hat er das Kind aufgehoben. Seid sicher, dass er es gesund pflegen und nicht verlassen wird, wie seine Eltern es taten. Er flüchtet, aber von dort, wo er steht, folgt der durchdringende Blick des Lumpensammlers erbittert seinen Spuren mitten im Staub. Stupide, idiotische Rasse! Du wirst es bereuen, dich so zu betragen. Dies sage ich dir. Du wirst es bereuen, jawohl, du wirst es bereuen. Meine Dichtkunst wird nur darin bestehen, den Menschen, dieses Raubtier, mit allen Mitteln anzugreifen und mit ihm den Schöpfer, der ein solches Ungeziefer nicht hätte erzeugen sollen. Bände auf Bände werden sich türmen bis ans Ende meines Lebens, und doch wird man darin immer nur diesen einzigen und meinem Bewusstsein dauernd gegenwärtigen Gedanken finden. Ja, Malte Rohr könnte man kurz erläutern. Es ist eine Figur, die vergleichbar ist diesen literarisch künstlich geschaffenen satanischen Engeln wie Luzifer, das ist allerdings aus der hebräischen Mythologie. Aber Mephisto ist zum Beispiel eine von Goethe, so viel wir wissen, eigens geschaffene teuflische Kunstgestalt, der Durcheinanderbringer. Und so ist Malte Rohr, wie es heißt, ein schwarzer, zerschmetterter Erzengel von unsagbarer Schönheit. Eine Sonne des Bösen, Aurore du Mal, Sonnenaufgang des Schlimmen, des Bösen, Malte Rohr. Und findet sich auf unserem Planeten wieder gestrandet unter die ihm verhassten Menschheit, der ihre eigene Schlechtigkeit vor Augen führen will. Bei seinem Namen, so heißt es in einem Epos, erzittern die himmlischen Heerscharen, und mehr als einer erzählt, dass Satan selbst, Satan, die Inkarnation des Bösen, nicht so schrecklich sei. Er tritt in vielen Gestalten, proteischen Gestalten, in vielen Metamorphosen und Masken auf. Unter der bekannten Geschichte Europas läuft eine unterirdische. Sie besteht im Schicksal der durch die Zivilisation entstellten menschlichen Triebe und Leidenschaften. Lord Tréamont verschafft in seiner Dichtung dieser Geschichte Gehör. Er ist der Dichter der Muskeln und des Schreis. In seinen Gesängen des Malte Rohr führt er, so kann man sagen, sein Unbewusstes gegen die herrschenden Ideen vom Guten ins Feld. Sichtbar wird dabei das, was man das Böse genannt hat. Als jenes erscheint das negative Prinzip, welches das Bestehende zerstören will. Das Böse als die negative Seite des Bestehenden speist sich aus der genannten Entstellung der menschlichen Triebe und Leidenschaften. Insbesondere die kapitalistisch produzierende Gesellschaft bringt dieses negative Prinzip hervor, indem sie eine Welt produktiver Anlagen schafft und diese zugleich verkrüppelt, wie Marx konstatiert. Die bestehenden Eigentumsverhältnisse verhindern, dass diese Triebe und Anlagen realisiert werden können. Die kapitalistische Produktionsweise bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, das heißt auf Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Das negative Prinzip der bestehenden Gesellschaftsordnung kann man folglich auch das Proletariat nennen. Das Proletariat ist die destruktive Partei. Lord Tréamont war von dieser Dialektik des Guten und Bösen fasziniert. Die Philosophen und politischen Ökonomen der bürgerlichen Gesellschaft wollen stets das Gute, die Industrialisierung und Zivilisation, aber schaffen das Gegenteil dessen, wovon sie ausgegangen sind. Dem größtmöglichen Glücksanspruch für die größtmögliche Zahl. Lord Tréamont kehrte diese Ideologie der guten Absicht um. Seine Figur Malte Rohr will stets das Böse, aber schafft das Gute als neue Positivität. Malte Rohr führt in verschiedenen Masken und Metamorphosen eine Schlacht gegen die menschliche Kreatur, besser gesagt den selbstzufriedenen Bürger. Sein erklärtes Ziel ist es, Gott und die Menschen in ihrer Schlechtigkeit zu übertreffen. Seine Mittel hierzu lauten Ängste, Wirrnisse, Entwürdigungen, Grimasse, Herrschaft der Ausnahme und des Absonderlichen, Dunkelheit, wühlende Fantasie, das Finstere und Düstere, Zerreißen in äußerste Gegensätze, Hang zum Nichts, infernalische Grausamkeit. Er hat das Gelübde abgelegt, den Schöpfer zu überwinden, Böses zu tun, um das Böse zu vernichten, Verbrechen zu begehen, um das Verbrechen aufzuheben. Das ist der Satanismus in den Gesängen. Es lebt ein Ungeziefer, das die Menschen auf ihre Kosten ernähren. Sie sind ihm nichts schuldig, aber sie fürchten es. Dieses Insekt, das keinen Wein mag, sondern Blut vorzieht, wäre fähig, wenn man seine legitimen Bedürfnisse nicht befriedigte, durch okkulte Macht so groß zu werden wie ein Elefant und die Menschen zu zertreten, als wären sie Ähren. Auch muss man sehen, mit welchem Respekt, mit welch hündischer Verehrung man ihm begegnet, wie es größere Hochachtung genießt als die Tiere der Schöpfung. Als Thron wird ihm das Haupt gegeben, wo es seine Krallen mit Würde in die Wurzeln der Haare schlägt. Später, wenn es Fett ansetzt und in ein vorgerücktes Alter tritt, tötet man es, den Bräuchen eines alten Volkes folgend, um ihm die Unannehmlichkeiten des Alters zu ersparen. Ein grandioses Begräbnis wird ihm bereitet wie einem Helden, und die Bahre, die es geradewegs zum Deckel der Gruft befördert, wird von den vornehmsten Bürgern auf den Schultern getragen. Über der feuchten Erde, die der Totengräber mit kundiger Schaufel aufwirft, werden vielfarbige Phrasen über die Unsterblichkeit der Seele, über die Erbärmlichkeit des Lebens, über den unerforschlichen Willen der Vorsehung kombiniert, und dann schließt sich der Marmor für immer über diesem arbeitserfüllten Dasein, das nur noch eine Leiche ist. Die Menge zerstreut sich, und bald bedecken die Schatten der Nacht die Mauern des Friedhofs. Aber tröstet euch, Menschen, über seinen schmerzlichen Verlust. Schon naht seine unzählige Familie, mit der es euch freigebig beschenkt hat, auf dass eure Verzweiflung weniger bitter sei und gleichsam besänftigt durch die angenehme Gegenwart dieser bissigen Missgeburten, aus denen später herrliche Läuse werden, Läuse von auffallender Schönheit, ungeheuer mit der Allüre des Weisen. Unter seinem mütterlichen Fittich hat es mehrere Dutzend geliebter Eier ausgebrütet, und dies in euren Haaren, die von dem erbitterten Saugen dieser furchtbaren Fremdlinge ausgetrocknet sind. Schnell kam die Zeit, da die Eier zerplatzten. Fürchtet nichts, die angehenden Philosophen werden im Laufe dieses ephemeren Lebens bald heranwachsen. Sie wachsen so sehr, dass sie es euch mit ihren Krallen und ihren Saugrüsseln zu spüren geben werden. Ihr Menschen wisst ja nicht, warum sie nicht die Knochen eures Hauptes fressen und sich damit begnügen, mit ihrer Pumpe die Quintessenz eures Blutes zutage zu fördern. Wartet einen Augenblick, ich werde es euch sagen, weil sie nicht die Kraft dazu haben. Entspräche die Größe ihrer Kauwerkzeuge der Unbegrenztheit ihrer Wünsche, dann könntet ihr sicher sein, dass das Gehirn, die Netzhaut der Augen, die Wirbelsäule, ja der ganze Körper verschlungen würde. Wie ein Wassertropfen. Beobachtet durch ein Mikroskop auf dem Kopf eines jungen Straßenbettlers eine Laus an der Arbeit. Ihr werdet mir eure Meinung darüber sagen. Leider sind sie klein, diese Räuber des langen Haares. Als Rekruten wären sie untauglich, denn sie haben nicht die vom Gesetz vorgeschriebene Größe. Sie gehören zur Lilliputanerwelt der Kurzschenkeligen, und die Blinden zögern nicht, sie zu den unendlich Kleinen zu zählen. Wehe dem Pottfisch, der es mit einer Laus aufnehmen wollte. Trotz seiner Größe würde er im Handumdrehen verschlungen sein. Nicht einmal der Schwanz würde übrig bleiben, um von dem Ereignis zu berichten. Der Elefant lässt sich streicheln, die Laus nicht. Ich rate euch nicht, diesen gefährlichen Versuch zu wagen. Wehe euch, wenn eure Hand behaart ist oder auch nur aus Haut und Knochen bestünde. Es ist um eure Finger geschehen. Sie werden krachen, als würden sie gefoltert. Durch einen seltsamen Zauber verschwindet die Haut. Die Läuse sind unfähig, so viel Böses zu tun, wie ihre Fantasie im Schilde führt. Wenn ihr eine Laus auf eurem Weg findet, dann geht vorbei und leckt nicht an den Papillen ihrer Zunge. Es könnte euch etwas zustoßen. Das ist schon vorgekommen. Wie dem auch sei, ich bin schon über die Menge des Bösen froh, was sie dir, o Menschenrasse, antut. Nur wünsche ich, sie würde dir mehr antun. Wie lange wirst du den wurmstichigen Kult dieses Gottes bewahren, der für deine Gebete und großzügigen Gaben, die du ihm als Sühneopfer darbringst, unempfindlich ist? Sieh, dieser furchtbare Manitou ist nicht dankbar für die weiten Schalen voll Blut und Hirn, die du auf seinen fromm mit Blumengirlanden geschmückten Altären vergießt. Er ist nicht dankbar, denn Erdbeben und Orkane wüten unablässig seit Anbeginn der Dinge. Und dennoch, ein Schauspiel, das der Beobachtung würdig ist, je gleichgültiger er sich zeigt, umso mehr bewunderst du ihn. Man sieht, dass du seinen Attributen, die er verbirgt, misstraust, und dein Vernunftschluss stützt sich auf die Betrachtung, dass allein eine Gottheit von äußerster Macht den Getreuen, die seiner Religion gehorchen, so große Verachtung entgegenbringen kann. Darum existieren in jedem Lande verschiedene Götter, hier das Krokodil, dort die Verkäuferin der Liebe. Was aber die Laus betrifft, bei diesem heiligen Namen knien alle Völker gemeinsam im Vorhof des Tempels vor dem unförmigen, blutgierigen Götzenbild nieder und küssen universell die Ketten ihrer Versklavung. Das Volk, das seinen eigenen kriecherischen Instinkt nicht gehorchte und Miene machte, sich zu empören, würde früher oder später von der Erde verschwinden wie das Blatt des Herbstes, von der Rache des unversöhnlichen Gottes vernichtet. O Laus, mit dem eingeschrumpften Augapfel. Solange die Ströme das Gefäll ihrer Wasser in die Tiefen des Meeres ergießen, solange die Gestirne kreisend ihre Bahn ziehen, solange die lautlose Leere keinen Horizont hat, solange die Menschheit durch verderbliche Kriege sich selber zerfleischt, solange die göttliche Gerechtigkeit ihre rächenden Blitze auf diesen egoistischen Erdball schleudert, solange der Mensch seinen Schöpfer verkennt und ihn, nicht ohne Grund, mit einem Unterton der Verachtung verspottet, wird deine Herrschaft über das Weltall gesichert sein und deine Dynastie wird ihre Glieder von Jahrhundert zu Jahrhundert vermehren. Ich grüße dich, aufgehende Sonne, himmlische Befreierin, dich, die unsichtbare Feindin des Menschen. Befiehl der Unreinheit weiter, sich dem Menschen in schamlosen Umarmungen zu vermählen und ihm mit nicht in den Staub geschriebenen Eiden zu schwören, in alle Ewigkeit seine getreue Geliebte zu bleiben. Küsse von Zeit zu Zeit das Kleid dieser großen Buhlerin zum Gedächtnis der wichtigen Dienste, die sie nicht versäumt, dir zu erweisen. Wenn sie den Menschen nicht mit ihren geilen Brüsten verführte, könntest du, das Produkt dieser vernünftigen und konsequenten Paarung, wahrscheinlich nicht existieren. O Tochter der Unreinheit, sage deiner Mutter, dass ihr Dasein gefährdet wäre, wenn sie das Bett des Menschen verließe, um allein und ohne Halt auf einsamen Wegen zu wandeln. Mögen ihre Eingeweide, die dich 9 Monate lang in ihren duftenden Wänden trugen, einen Augenblick beim Gedanken an die Gefahren, die infolgedessen ihrer so zarten, so freundlichen, so stillen, jedoch schon kalten und grausamen Frucht drohen, erschüttert sein. O Unreinheit, Königin der Weltreiche, bewahre den Augen meines Hasses das Schauspiel der unmerklichen Muskelzunahme deiner verhungerten Nachkommenschaft. Du weißt, um dieses Ziel zu erreichen, brauchst du dich nur noch fester in die Weichteile des Menschen zu pressen. Du darfst es tun, ohne die Schamhaftigkeit zu verletzen, da ihr beide schon lange verheiratet seid. Wenn es mir erlaubt ist, dieser Ruhmeshymne einige Worte hinzuzufügen, so werde ich sagen, was mich betrifft, habe ich eine Gruft von 40 Quadratmeilen und einer entsprechenden Tiefe graben lassen. Dort ruht, in unreiner Jungfräulichkeit, eine lebendige Mine von Läusen. Sie erfüllt die Niederungen der Gruft und schlängelt sich dann in weiten, dichten Adern nach allen Richtungen. Diese künstliche Mine stellte ich folgendermaßen her. Ich entriss den Haaren der Menschen eine weibliche Laus. 3 Nächte hintereinander konnte man mich mit ihr schlafen sehen, dann warf ich sie in die Gruft. Die menschliche Befruchtung, die in anderen gleichen Fällen null und nichtig gewesen wäre, wurde diesmal vom Schicksal angenommen, und nach Verlauf einiger Tage erblickten Tausende von Ungeheuern in einem kompakten Knoten wimmelnder Materie das Licht der Welt. Der schaurige Knoten wurde mit der Zeit größer und größer und nahm zugleich die flüssige Eigenschaft des Quecksilbers an, während er sich zu mehreren Ästen verzweigte, die sich gegenwärtig ernähren, indem sie sich selber fressen. Die Geburt ist größer als die Sterblichkeit, wenn ich ihnen nicht gerade einen neugeborenen Bastard, dessen Mutter den Tod herbei wünschte, oder einen Arm, den ich dank dem Chloroform einem jungen Mädchen über Nacht abschneiden werde, als Fraß vorwerfe. Alle 15 Jahre nimmt die Zahl der Läusegeschlechter, die sich vom Menschen nähren, sehr stark ab, und sie selbst sagen als unfehlbar voraus, dass die Zeit ihrer vollständigen Vernichtung nahe sei. Denn es gelingt dem Menschen, da er klüger ist als sein Feind, ihn zu besiegen. Dann fördere ich mit einer Höllenschaufel, die meine Kräfte steigert, aus dieser unerschöpflichen Mine Blöcke von Läusen zutage, wie Berge so groß, zerschlage sie mit Axthieben und schaffe sie im Laufe finsterer Nächte in die Arterien der Städte. Dort, in Berührung mit der menschlichen Temperatur, lösen sie sich auf wie in den ersten Tagen, als sie in den gewundenen Stollen der unterirdischen Mine Gestalt annahmen, hüllen sich ein Bett in den Kies und rinnen in Bächen in die Behausungen gleich schädlichen Geistern. Dumpf bellt der Wächter des Hauses, denn ihm scheint, eine Legion unbekannter Wesen dringe durch die Poren der Mauern herein und bringe den Terror an die Stätte des Schlafes. Vielleicht habt auch ihr wenigstens einmal im Leben diese Art von schmerzlich anhaltendem Heulen gehört. Ohnmächtigen Auges versucht er, das Dunkel der Nacht zu durchdringen, denn dies ist seinem Hundegehirn unbegreiflich. Das dumpfe Summen reizt ihn und er spürt Verrat. So fallen Millionen Feinde, gleich Wolken von Heuschrecken, über jede Stadt her. Sie reichen für 15 Jahre. Sie werden den Menschen bekämpfen, indem sie ihm brennende Wunden schlagen. Nach dieser Zeit werde ich neue schicken. Wenn ich die Blöcke belebter Materie zerstoße, kann es vorkommen, dass ein Bruchstück von größerer Dichte ist als ein anderes. Seine Atome geben sich rasende Mühe, ihre Siedlungen abzuspalten und hinzugehen und die Menschheit zu quälen. Dem widersteht aber die Festigkeit der blinden Kraft. Durch eine letzte Erschütterung bringen sie einen solchen Druck hervor, dass der Stein, der seine lebendigen Urzellen nicht zertrümmern kann, sich selbst hoch in die Luft schleudert, als würde er von Pulver gesprengt, wieder herabfällt und sich fest in den Erdboden bohrt. Manchmal sieht der verträumte Bauer einen Meteor, der senkrecht in Richtung nach unten auf ein Maisfeld den Raum spaltet. Er weiß nicht, woher der Stein kommt. Ihr aber habt jetzt klar und bündig die Erklärung des Phänomens. Wenn die Erde mit Läusen bedeckt wäre wie der Meeresstrand mit Sandkörnern, dann würde die menschliche Rasse vernichtet werden, Beute furchtbarer Schmerzen. Also zur Erläuterung, das Werk von Lord Germont besteht aus zwei Büchern. Das eine ist mit Mühe und Not uns erhalten geblieben. Es wurde nach seinem Druck, sollte es eingestampft werden, weil es so anstößig schien, dem Verleger. Blieb dann aber erhalten und wurde eher durch Zufall gerettet, nachdem es dann offiziell, glaube ich, fünf Jahre nach seinem Tod doch erschienen ist in wenigen Auflagen, so etwa, also eine komplizierte Erscheinungsgeschichte. Und das sind die Gesänge des Maldoror. Das, was er aufgrund des Misserfolgs dieses Buches erneut versucht hat, war ein Ansatz, Poesien zu schreiben. Das Les Poésies. Die Poesie, und wir sagen dann besser die Poesien, weil es im Plural ist, dieser Titel blieben aber unverwirklicht und ist nur ein erster Teil erschienen. Vorwort. Ein Vorwort, wie er meint. Nur, und dieses Vorwort ist bis heute umso wirkmächtiger und eindrucksvoller geblieben, als es sehr komprimiert und gedrängt die Methode der Entwendung vorführt, auf literarischem und theoretischem Gebiet, wenn man so will. Und diese Poesien haben einen völlig anderen Charakter, scheinbar, als die Gesänge des Maldoror. Man träumt nur, wenn man schläft. Von Worten zu Gedanken ist nur ein Schritt. Die Umwälzungen, die Ängste, die Verderbtheiten, der Tod, die Ausnahmen der physischen und moralischen Ordnung, der Geist der Negation, die Verdummung, die absichtlich erzeugten Sinnestäuschungen, die Sorgen, die Zerstörung, die Umstürze, die Tränen, die Unersättlichkeit, die Unterjochungen, die aushöhlenden Phantasien, die Romane, was unerwartet ist, was man nicht tun darf, die chemischen Eigenarten des geheimnisvollen Geiers, der das Aas irgendeiner toten Illusion belauert, die frühreifen und gescheiterten Erfahrungen, die Unklarheit mit wanzenartigem Rückenpanzer, die furchtbare Monomanie des Hochmuts, das Einimpfen tiefer Verblüffung, die Leichenreden, der Neid, der Verrat, die Tyranneien, die Gottlosigkeiten, die Reizbarkeiten, die Bissigkeiten, die aggressiven, mutwilligen Beleidigungen, der Wahnsinn, der Spleen, das begründete Entsetzen, die seltsame Unruhe, die der Leser lieber nicht zu spüren bekäme, die Grimassen, die Neurosen, die blutige Schule der Prüfungen, durch die man die aufs Äußerste bedrängte Logik treibt, die Übertreibungen, das Fehlen der Aufrichtigkeit, die Sticheleien, die Plattheiten, das Düstere, das Grausige, die Geburten schlimmer als die Morde, die Leidenschaften, die Clique der Schwurgerichtsromanciers, die Tragödien, die Oden, die Melodramen, die endlos aufgetischten Extreme, das ungestrafte Auspfeifen der Vernunft, die Ausdünstungen des Angsthasen, die Fadheiten, die Frösche, die Kraken, die Haie, der Samum der Wüsten, was mondsüchtig, verdächtig, einschläfernd, nachtwandlerisch, klebrig, ein sprechender Seehund, zweideutig, schwindsüchtig ist, was zu Krämpfen reizt, was aphrodisisch, blutarm, einäugig, hermaphroditisch ist, der Bastard, der Albino, der Päderast, das Aquariumwunder und die Frau mit dem Bart, die trunkenen Stunden stillschweigender Mutlosigkeit, die Fantasien, die Bitterkeiten, die Ungeheuer, die demoralisierenden Syllogismen, der Unflat, was wie das Kind nicht nachdenkt, die Trostlosigkeit dieser intellektuelle Manzanilla-Baum, die wohlriechenden Arten der Syphilis, die Kamelienschenkel, die Schuld eines Schriftstellers, der die abschüssige Bahn des Nichts hinabrollt und sich selbst mit Freudenschreien verachtet, die Gewissensbissen, die Heucheleien, die vagen Aussichten, die euch in ihren unerklärlichen Zahnrädern zermalmen, das ernstliche Bespeien geheiligter Axiome, das Ungeziefer und sein einschmeichelndes Gekitzel, die sinnlosen Vorworte wie die zu Cromwell und die zu Mademoiselle de Maupin und wie dasjenige von Dumas dem Jüngeren, die Gebrechlichkeiten, die Impotenzen, die Gotteslästerungen, die Asphyxien, die Erstickungsfälle, die Wutausbrüche. Vor diesen ekelerregenden Leichengruben, die zu nennen ich erröte, ist es endlich an der Zeit, dem, was uns abstößt und zutiefst demütigt, entgegenzuwirken. Der unbewusste literarische Kommunismus, den Lautréamont mit seiner Plagiatorik praktiziert, vollzieht sich als Aufhebung des maldororschen Satanismus in die Poesien, in dieses Buch, die Poesie. mit ihrer Entwendung von Maximen und Aphorismen der Moralisten, also der Essayisten, die man in Frankreich die Moralisten nannte, aus dem langen Kanon von Essays und Romanen sowie philosophischen und naturphilosophischen Werken, durchbricht der Durcheinanderbringer Lautréamont den Bann der schwarzen Romantik, löst er die Negativfixierung auf die göttliche und bürgerliche Ordnung und vermag diese gegen sich selbst, gegen diese Ordnung selbst zu wenden, stülpt sie aus ihrer eigenen Widersprüchlichkeit heraus um. Damit hat er Teil an der wirklichen Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt, so die Definition von Kommunismus durch Marx, Engels und Moses Hess und andere schon in den 40er Jahren, in denen Lautréamont geboren war. Er hat damit Teil an der wirklichen Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt, unbewusst, auch wenn er dies am Ende des bonapartistischen Second Empire, des Zweiten Kaiserreiches, das 1870-71 zusammenbrach mit dem Deutsch-Französischen Krieg und der Pariser Kommune, kurz vor seinem frühen, geheimnisvollen Tod nur erst noch literarisch wagt, eine solche Umstülpung seines Satanismus. Doch seine souveräne Selbstbemächtigung, gepaart mit List, wenn er die offene Entwendung, das offene Plagiat proklamiert, also offenes Plagiat ist ein Widerspruch in sich, wenn er offen das Plagiat proklamiert und das systematische Plagiieren, diese souveräne Selbstbemächtigung ist in der wirklichen Bewegung nur ein damals unbemerktes Vorspiel zu der Bemächtigung der politischen Gewalt und der Zerstörung der ganzen bürgerlichen Staatsmaschinerie durch das Pariser Proletariat. Die Kommune vom Frühjahr 1871 löst die gesamte bürgerliche Ordnung in Fête und bewaffnete Selbstverwaltung der ökonomischen Lebensbedingungen auf. Für das Bourgeois-Regime in Versailles und für das bismarckische Deutsch-Preußentum erhob hier das Böse, die Anarchie der Pöbelherrschaft, das Chaos, ihr Haupt, sein Haupt, in einem Wort die Zerstörung des Systems der Sittlichkeit und aller Kultur, das Böse. Kehren wir zur Erfindung der plagiatorischen Entwendungskunst des einsamen Lautréamont am Ende dessen zurück, was Walter Benjamin in seinem Passagenwerk als den Traumschlaf des Proletariats im Second Empire bezeichnet hat. Also einer besonders konterrevolutionären Epoche in Frankreich bis 1870-71. Was bewog den Antipoeten des Mal d'Aurore zur Wendung in den Poesien? Das Detournement als bloße Umkehrung ist stets das unmittelbarste und auch ineffizienteste Verfahren der Entwendung. Vielleicht war Lautréamont die satanistische Destruktion in den Gesängen zu plump und nicht gründlich genug. Jedenfalls aber war er von der Wirkung seiner Mal d'Aurore Experimente enttäuscht. Er probierte eine oberflächlich gesehen gegensätzliche Form in den Poesien aus, seinem, wie er es nannte, Vorwort zu einem zukünftigen Buch. Und dieses markiert den Beginn des Detournement auf theoretischem Gebiet und zugleich den Beginn des Detournement als konsequent angewandte Methode. Als größtenteils unbewusste und zufällige Technik des Plagiats war das Detournement schon damals verbreitet. Sogar Lautréamont selbst konstatierte bereits, das Plagiat ist notwendig, der Fortschritt schließt es ein. Es ist die bewusste Zweckentfremdung gegebener kultureller Formen. Aber Lautréamont plagiierte etwa die Moralismen bestimmter französischer Aufklärer, um sie ad absurdum zu führen. Er nimmt die Destruktion der bürgerlichen Moral durch die Pariser Kommunarden damit bereits vorweg. Sein sogenanntes Vorwort zu einem zukünftigen Buch wird so unverwandt zum Vorwort dieser ersten proletarischen Aneignungsbewegung. Die Vernichtungsphantasmagorien Lautréamonts werden schon ein halbes Jahr nach seinem Tod in den Massakern des Versailler Bourgeois-Regimes an den Kommunarden historische Wirklichkeit. Das Gute und die Moral der bürgerlichen Ordnung übertreffen das Böse der Gesänge, als die Banalität des Bösen. Und die Konterrevolution bleibt nicht im Status quo. Die Sieger hören zu siegen nicht auf. 70 Jahre nach dem preußisch-deutschen Frankreichfeldzug und der anschließenden Reichsgründung werden die Maldororschen Taten in den deutschen Vernichtungslagern Wirklichkeit, gesteigert zu der industriellen Massenermordung, die nicht mal Lautréamont kaputt genug war, sich vorzustellen. Das ist der Grund, warum seine Literatur heute gewissermaßen antiquiert wirkt. Nicht zufällig auch gibt es heute gar keine ernstzunehmenden Abhandlungen über die natürliche Gutheit des Menschen. Solche Spießbürgerphilosophie hat sich ebenso endgültig überholt wie ihr pfäffisches Gegenstück, die Doktrin, der Mensch sei böse von Jugend auf. Lord Tréamonts Negation derselben philiströsen doppelten Moral wirkt nicht mehr shocking, sondern einfach nur noch obsolet, wie im Übrigen jede moderne Kunst als Provokation obsolet geworden ist. Die Lord Tréamontsche Ironie hat sich gewissermaßen verallgemeinert. Die Menschheit hat die permanente Katastrophe akzeptieren gelernt, ist angesichts des Entsetzlichen, das ein Teil der Gattung dem anderen antut, cool und abgeklärt. Ihr hörtet Auszüge aus dem Roman Die Gesänge des Maldoror von dem französischen Dichter Comte de Lord Tréamont und Ausschnitte aus einem Vortrag von Christopher Zwie. Am Donnerstag, den 12. Juli, hält Stefan Hackländer um 20 Uhr in der ACC-Galerie Weimar einen Vortrag über das Werk und die Interpretation Lord Tréamonts. Auch die Hamburger Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Gelegenheit, diesem Vortrag beizuwohnen. Der Vortrag wird aus der ACC-Galerie per Streamschaltung live in die Kupferdiebe-Galerie im Hamburger Gängeviertel übertragen. Am 13. Juli folgt in der ACC-Galerie ein weiterer Vortrag, diesmal von Klaus Briegleb über Heinrich Heine. Alle weiteren Infos zu diesen Veranstaltungen findet ihr im Internet unter spektakel.blogsport.de und damit verabschiedet sich bei euch Lukas Hohlfeld. so verbogen und verzogen, so verlogen und verschoben, so verschoben, so verhaltensgestört, so verquer und verquollen, so verzerrt und verschwollen, so verkommen, so verschwommen, so verkehrt, so verbiestert und verbissen, so verbittert und verknittert, so verwittert und verzittert und verbohrt, so verschrickt und verschleppt, so verdeppt und verzeckt, so verschworen, so verkoren, so verloren, so verdorben und verhindert, so verhetzt und verwildert, so verwaltet und veraltet und verplant, so verdrückt und verrückt, so verwirrt und verworren, so verjährt und vergehrt und verarmt, so verwüstet und verdüstert, so verhundet und verwundet, so verglommen, so verronnen, so verschuppt, so verschlissen und verrissen, so verbissen und verschissen, so verkniffen und verhindert und verdruckst, so verstört und versteinert, so verklemmt, verallgemeinert, so verspannt und verwüstet und verkopft, so vernietet und vernagelt, so verregnet und verhagelt, so verbrochen und verkrochen und verstopft, so verroht und verrottet, so verranzt und verspottet, so verholzt und verbeulst und verbohrt, so verblüht und verglüht, so verhunzt und verschrunzt, so verschleimt und verkeimt und verspurt, so verknarzt und verharzt, so verlodert und vermodert, so vergiftet und vernichtet und vergilbt, so verlassen und verdauert, so vermauert und versauert, so verzottelt und vertrottelt und vermilbt, so verkorkst und verletzt, so vermiest und verschreckt, so verhätschelt und vertätschelt.